Du bist anders als die anderen, einzigartig like a star, der sich aus der Menge abhebt, unverwechselbar. Haben sie mir früh erzählt, musterten mich dann noch so. Lange Locken, Rüschenhemdchen, Baskenmütze samt Jabot. Kleiner Prinz in unserem Viertel zwischen Bahndamm und Fabrik, grinsten sie, wenn ich mit Mama Teiter ging hin und zurück. Kam ich in den Kindergarten unten in der Oberstadt, hockten da schon 30 Prinzen, jedem hatte man gesagt: Du bist anders als die anderen, einzigartig like a star, der sich aus der Menge abhebt, unverwechselbar. Auf dem Foto vor der Schule bin ich oben fünfter vorn. Das sind alle Schulabgänger, die ins Leben treten sollen. Entenschwanz und Haarlack, tolle offenes Hemd und bisschen Brust. 150 Elvis Presleys, jeder von uns hat's gewusst. Wie auch später auf dem Foto unter Offizierslehrgang, lauf ich in der 12. Reihe, 1000 Mann und alle sang: Wir sind anders als die anderen, einzigartig like a star, der sich aus der Menge abhebt, unverwechselbar. Auch dem Mädchen, das ich wollte, sang ich diese Sprüche vor. Bei der Hochzeit flüsterte sie mir was Ähnliches ins Ohr. Klaus Springorum war mein Kumpel, sagte ihr denselben Spruch. Sicher öfter, sicher besser, nach 2 Jahren war's genug. Durch die langen Disco-Nächte schön die Popstars tanzten sie. Stolz und einsam, jede Nacht der Rattenfänger-Melodie. Ich bin anders als die anderen, einzigartig like a star, der sich aus der Menge abhebt, unverwechselbar. Nirgends gibt es so viel Träume wie im Ghetto City Nord. 100.000 Angestellte, ich blieb viel zu lange dort. In den Oniglas-Palästen ist die Außenwelt aus Gold. Achter Stock im Großraumbüro, höher auf hab ich gewollt. Aber gibt's sehr viele Etagen, aber jeder glaubt daran. Einmal kommt einer von oben, sagt dir, sie sind unser Mann. Sie sind anders als die anderen, einzigartig like a star, der sich aus der Menge abhebt, unverwechselbar. Wenn man merkt, dass wie man wohnt und fährt und wäscht und raucht und denkt, ganz genauso wie Millionen zappelnd an der Strippe hängt, sagt man sich, okay, gone man, oder man hebt wirklich ab. Als die Glaspaläste brannten, wusste ich, dass es mich gab. Dass die Feuerwehr mich schnappte, wollte ich und wollte sie. Den Persilschein, den bekam ich, weil ich im Gerichtssaal schrie: Ich bin anders als die anderen, einzigartig like a star, der sich aus der Menge abhebt, unverwechselbar. Jetzt trage ich die Prinzenkleidung, Mütze meiner Kinderzeit. Bin Karl Josef der Gesalbte, 100-mal gebenedeit. Spiele Schach mit Bruder Hans, dem Crack für Nuklearphysik. Diskutiere Vietnam und Watergate mit Tricky Dick. Wenn der heilige Jimi Hendrix, dem der Papst die Schleppe hält, hier im Trakt für harmlos ihre los legt, dann weiß alle Welt, die sind anders als die anderen, einzigartig, like a star, der sich aus der Menge abhebt, unverwechselbar. Ja, ich bin anders als die anderen, einzigartig, like a star, der sich aus der Menge abhebt, unverwechselbar.